الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles hoch wird Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heilung und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir wissen, dass die Menschen, die vor uns gestorben sind, sind uns vorausgegangen. Und wir werden ihnen folgen, wie uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat. Entscheidend, interessanterweise ist es aber, dass manche dieser Personen, die uns vorausgegangen sind, sie haben Erinnerungen hinterlassen, seien sie gut oder schlecht. Und andere von ihnen sind in komplette Vergessenheit geraten. Das heißt, man weiß nichts mehr über sie. Das kann etwas Gutes sein, kann aber auch etwas Schlechtes sein. Und wir haben uns beim letzten Mal über einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterhalten, in dem es folgende, wir haben die Hälfte davon besprochen. Es geht um Hadith von Asma, der Tochter von Yazid. Sie ist die Tante väterlicherseits von Muadh bin Jabal. Sie berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Soll ich euch nicht mitteilen, wer die Besten von euch sind, wer die Besten von euch Gläubigen sind? Da sagten sie: Doch, o Gesandter Allahs. Er sagte: Das sind diejenigen, die, wenn sie gesehen werden, dann gedenkt man Allahs des Erhabenen. Dann sagte er: Soll ich euch nicht mitteilen, wer die Schlechtesten von euch sind? Er sagte: Es sind diejenigen, die häufig Zwietracht unter den Menschen stiften, diejenigen, die die Beziehung zwischen den geliebten Geschwistern zerstören und diejenigen, die sich wünschen, dass die unschuldigen, gläubigen Menschen Sünden begehen. Dieser Hadith hat Imam Ahmad in seinem Musnad überliefert und wurde von den Muhaqqiq-Gelehrten als Hassan eingestuft, Sheikh al-Albani ebenfalls, rahimahullah. Meine lieben Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, soll ich euch mitteilen, wer die Besten von euch sind? Er sagte, das sind diejenigen, die, wenn sie gesehen werden, dann gedenkt man Allah subhanahu wa ta'ala. Frag dich, lieber Bruder und liebe Schwester, wie die anderen Menschen dich sehen, wenn sie dich sehen. Woran werden sie erinnert? Werden sie daran erinnert, Allahs zu gedenken und Dhikr zu machen? Aufgrund deiner äußerlichen religiösen Erscheinung, die dein Inneres, Sauberes und Gutes widerspiegelt? Weil du selbst die ganze Zeit Allahs gedenkst durch deine Worte oder durch deine Bewegungen oder auch durch dein Ruhigsein. Jeder, der dich anschaut, wird an Allah erinnert. Und dein Aussehen weist auf dein religiöses, sinnvolles, praktisch umgesetztes Wissen hin. Diejenigen Menschen, die wie Abdullah ibn Umar und Abu Huraira radiallahu anhuma, die in den 10 Tagen von Dhul-Hijjah hinausgegangen sind auf den Markt, um Allahu Akbar zu sagen, und die Leute mit ihnen zusammen oder wegen ihnen Allahu Akbar ebenfalls gesagt haben. Sie waren also Grund dafür, dass andere Menschen Allahs gedacht haben. Weil in ihrer Sitzung immer Allahs gedacht wird. Wenn sie zusammensitzen mit anderen, lenken sie das Gespräch in diese Richtung. Stell dir vor, du bist einer von denjenigen, über die Folgendes gesagt wird: Wenn man ihn sieht, sagt man, das ist der Händler, der ehrliche Händler. Das ist der ehrliche Verkäufer von den Muslimen. Das ist derjenige, der niemanden betrügt. Und das ist derjenige, der immer sein Wort hält. Das ist der ehrliche Muslim. Oder wenn man dich sieht, sagt man, das ist der Muslim, den ich immer in der Moschee sehe. Woher kenne ich ihn? Ich kenne ihn nur in der Moschee. Ich habe ihn auch nie woanders gesehen. Das ist der vorbildhafte Muslim. Oder das ist der Muslim mit dem vorzüglichen Charakter, MashaAllah. Wenn man ihn sieht, wenn man über ihn redet in seiner Abwesenheit, das Einzige, was einem in den Sinn kommt, ist, wie ruhig er ist und wie lieb er ist und wie nett er ist und wie zuvorkommend er ist. Oder das ist derjenige, der allen anderen voraus ist, meilenweit voraus ist, wenn es um die Religion Allah subhanahu wa ta'ala geht und die Verbreitung seiner Religion geht. Oder bist du eine Person, die, wenn man bei ihr ist, sich zu ihr gesellt hat, beruhigten Herzens ist. Diejenigen Menschen, die in diese Kategorien oder in andere fallen, liebe Geschwister, das sind diejenigen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn sie gesehen werden, gedenken die Leute, die ihn sehen, Allahs des Erhabenen. Und wenn du nicht da bist, dann vermisst man dich aufgrund deiner guten Taten, die du geleistet hast unter den Muslimen. Und weil du jemand bist, der Frieden stiftet unter ihnen und die Leute fragen nach dir und rufen dich an und vermissen dich. Oder bist du umgekehrt, lieber Bruder, jemand, der, wenn du in die Moschee reinkommst, erinnerst du die anderen Menschen an schlechte Taten, die du begangen hast. Erinnerst du die anderen Menschen an deinen üblen Charakter und deine Anstandslosigkeit und an deinen Frevel, durch den du bekannt geworden bist? Das ist derjenige, der mir mal das und das angetan hat. Das ist derjenige, der mich betrogen hat. Das ist derjenige, der mir was versprochen hat, mal vor 5 Jahren hat es nicht eingehalten. Das ist derjenige, der mir mein Geld nie zurückgegeben hat, das ich ihm geliehen habe und so weiter und so fort. Das ist derjenige, ach, wäre der doch nicht gekommen. Ohne ihn wäre es doch viel angenehmer gewesen. Das ist derjenige, der für dicke Luft verantwortlich ist. Und wenn du nicht da bist, dann sagen die Leute über dich, Gott sei Dank ist er nicht da. Alhamdulillah ist er heute nicht gekommen, hoffentlich kommt er auch nicht. Und du warst der Grund dafür, dass die Menschen natürlich so über dich denken und so über dich reden, sodass du einen Anteil an dieser Sünde hast. Deswegen fürchte Allah, lieber Bruder, und fürchte Allah, liebe Schwester, und sag nicht, es ist mir egal, wenn die anderen über mich schlecht sprechen, dann bekomme ich ihre guten Taten und sie bekommen meine Sünde und die Sache ist doch egal. Dann sollst du diese folgende Begebenheit dir anhören, als einmal eine, es gibt zwei berühmte Persönlichkeiten, der eine hatte Triefaugen und der andere, lieber Bruder, der war einäugig, also blind auf einem Auge. Und als dann der Triefäugige auf den Einäugigen traf, sagte der eine zum anderen, Achi, geh bitte weg von mir. Und beide waren Gelehrte. Und sagte der andere, warum, Achi? Er sagte, ja, weil, Achi, wenn wir zusammen sind, machen die Leute sich lustig über uns. Sie sagen, der Triefäugige und der Einäugige kommen. Was ist das für ein Bild? Dann sagte der eine Mann zum anderen, wo ist denn das Problem? Sie sündigen und wir bekommen die Belohnung. Dann sagte der Mann als Antwort, ich habe was Besseres. Was hältst du davon, wenn sie verschont bleiben von ihren Sünden und wir verschont bleiben von ihrem Ärger? Das ist eine Stufe über dieser Stufe. Und so hat es auch der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gemacht, meine lieben Geschwister. Es gibt auf der anderen Seite auch eine Gruppe unter den Menschen, die in Vergessenheit gerät, wenn sie verstorben sind oder wenn sie anwesend sind. Man kennt sie nicht. Wenn sie anwesend sind, fallen sie nicht auf, weil sie niemandem Unrecht tun. Sie kommen nur und machen das, was ein Muslim macht und gehen weg, ohne dass man jemandem Schaden zugefügt haben, ohne dass sie jemanden beleidigt haben, ohne dass sie jemanden gekränkt haben. Und wenn sie abwesend sind, keiner fragt nach ihnen, weil sie, wie gesagt, unbekannt sind, in Vergessenheit geraten sind und weil sie Ikhlas haben in ihren Taten und gar nicht möchten, dass andere Leute mitbekommen, was sie an Gutem gemacht haben. Und dementsprechend sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von überlieferten Sa'd ibn Abi Waqas, wahrlich Allah, inna Allah yuhibbu al-abd al-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Wahrlich Allah liebt den gottesfürchtigen, unabhängigen oder reichen, aber gemeint ist hier unabhängigen und verborgenen Diener. Verborgenen, das heißt der unauffällige Diener. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mich und euch zu diesen Menschen gehören lässt, die, wenn sie anwesend sind, niemanden kränken und unauffällig sind. Oder, dass sie mit ihrem Guten auffallen, mit ihrem Guten, mit ihrem Ikhlas für Allah Azza wa Jal auffallen und nicht mit ihrem schlechten Benehmen auffallen, mit ausfälligen Worten oder ausfälligen Benehmen. Und möge Allah uns zu den Menschen machen, wenn sie abwesend sind, dass die Leute nach uns fragen, aufgrund dessen, dass sie uns mögen und lieben und nicht aufgrund dass er zu denjenigen Menschen macht, die über die anderen froh sind, dass sie nicht anwesend sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen, unseren Charakter verbessern. Möge Allah azza wa jal jeden Kranken unter uns, sowohl Krankheit körperlich gesehen, als auch Krankheit im Herzen, möge Allah azza wa jal jeden von uns gesund machen und auch gesund halten durch den Dhikr an Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam, mubarak ala nabiyyina.